Das war Nuno aus Lissabon in the Mix. Mein Name ist Heinz Reich und hier bei mir im Studio sind die Hosts des Abends, Evi und Kai Barton. Hallo nochmal. Hallo. Und natürlich auch immer noch Nuno, der uns eine Stunde lang hier mit Musik versorgt hat. Und Pauna, hallo. Hallo. Hey Nuno, great mix. Thanks a lot. Thank you. If people are interested in your tracklist, they can find it in beautiful letters at fm4orf.at. Und wenn ihr den Mix noch an anderen sonnigen Nachmittagen nachhören wollt, das geht 30 Tage lang auf FM4 Dance. Jawohl. Nuno, we told people before your mix that you are originally from Lisbon, that for 1 year you are now in Vienna and you are collaborating with Trendwende, the collective of Evi and Kai Barton, but also you are part of Raw Sessions. Exactly. So Raw Sessions was the collective that as soon as I arrived in Vienna, myself and Pauna and a couple of friends who share the same love for techno music, we formed this collective, which we've been building on a slow pace, but very challenging as well, and very pleasant. We're starting to make our own parties. We've been playing in some clubs around the city and building our community step by step. It's been very nice. Was war eigentlich der Auslöser für die Gründung von Raw Sessions, Pauna? Also angefangen hat das eigentlich so, dass ein Kollege von uns, Kaiser, DJ-Name, meinen Sound auf Soundcloud entdeckt hat und mir geschrieben hat. Also wir haben uns auf Soundcloud vernetzt und haben schnell gemerkt, also wir haben ähnlichen Geschmack, was Techno betrifft, und der hat uns einfach in Wien so noch gefehlt, und das war so der Anstoß dafür. Also Raw Session, die Idee gab's schon, Kaiser wollte noch jemanden dabei haben, und so haben wir uns geformt. Ja. Nuno, building a scene that feels socially responsible is also clearly important to you guys. How do you work to create spaces where people feel safe, respected and included? Usually in our parties we need to think in a whole, the whole framework to maintain a party a safe place and respectful for everyone. So basically, usually ourselves, we work as awareness teams. Obviously, we were the first persons that want to intervene in case that something that it's not appropriate happens in our parties. We try to maintain, also include basically a process that all DJs also get their shared fees from the from all the gigs. Also maintain the sustainability in all the parties. I think it's a very important step to make everyone also happy and to also to give something to the party, not only just being a DJ and coming and play, this is my music. I think it's more a state of mind. Wonderful. It's words of love and wisdom by Nuno from Lisbon. Pauna, ich muss dir auch die Frage stellen, die ich schon ungefähr 1001 Mal gestellt habe, aber die man natürlich auch immer wieder stellen muss und wo sich die Antwort natürlich auch immer wieder ein bisschen unterscheidet, nämlich als Frau in der Techno-Szene. Wie erlebst du das? Ist es herausfordernd? Wie fühlst du dich ganz persönlich als Frau in der Techno-Szene? Ja, also ich glaube, das ist eine wichtige Frage, und ich merke, dass jetzt speziell in Wien und prinzipiell auch in der Techno-Szene sich was tut. Also man sieht immer mehr Frauen auch am Line-Up. Leider aber immer noch viel zu wenig. Und ich habe leider auch öfters das Gefühl, dass manchmal einfach Frauen in Line-Ups aufgenommen werden, damit eine Frau halt da ist, eine Quotenfrau ein bisschen, was natürlich sehr schade ist. Also ich denke, dass, oder merke das einfach auch daran, weil ich halt auch immer wieder sehe, wie schwierig es ist, auch in der Szene als Frau Fuß zu fassen, in dem Sinne, dass man einfach in Communities reinkommt. Also es ist in der DJ-Szene oft so, dass es einfach schon sich Gruppen bilden, die einen ähnlichen Sound haben, und das sind halt vor allem im Techno oft diese Gruppen oder ja Communities sind oft sehr männerlastig, würde ich sagen. Und es ist dann auch recht schwierig, als Frau da reinzukommen. Ich denke, dass unsere Community oder wir DJs auch aus dem Teilen leben. Also die Kreativität entsteht dadurch, dass man sich mit anderen trifft, mal den Sound von jemand anderen hört, gemeinsam Musik austauscht. Und das ist ganz, ganz wichtig, um auch am Laufenden zu bleiben, kreativ zu sein, einfach zu wissen, was in der Szene passiert. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es als Frau viel schwieriger ist, auch da reinzukommen. Das hast du jetzt wirklich großartig zusammengefasst. Du hast es ja persönlich geschafft, mit deinem Sound aufmerksam zu machen auf dich. Und du bist jetzt Teil der Raw Sessions und du bist Teil von Trendwende. Wie würdest du deinen Sound beschreiben, beziehungsweise was wirst du jetzt in der nächsten Stunde für uns spielen? Ja, also mein Sound ist Techno auf jeden Fall. Was ich versuche, ist, diesen klassischen Techno-Sound irgendwo noch beizubehalten. Techno verändert sich und man merkt, es wird immer mehr auch so Pop reingesampelt. Also das ist jetzt nicht so mein Ansatz. Ich möchte so die Essenz von Techno, dass man die noch raushört. Gleichzeitig will ich aber auch den Zeiten entsprechend ja aktuell sein und auch neugierig bleiben, was gibt's Neues, was hören die jungen Leute gerne. Also ich versuche da schon auch modern zu sein und mitzuhalten. Aber ja, ich liebe einfach diesen klassischen Techno-Sound. Also da rede ich eher so aus den Berlin-Techno-Sound. Also ich mag auch sehr gern Detroit-Techno, aber mein Sound würde ich eher ein bisschen so in die Berlin-Techno-Schiene rein drinnen sehen, ja. Super, dann jetzt Pauna in the Mix mit wirklich rohem Berlin-Techno.